Viele tropische Staaten, die zuvor unter dem Joch des Kolonialismus geächtzt hatten, gewannen im 20. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit. Allgemein verbesserte sich ihr Lebensstandard und Investitionen flossen zunehmend in ihre Wirtschaft. Dennoch blieben viele Probleme bestehen, so die globalen und nationalen Wohlstandsunterschiede, die durch die in diesem und dem vorherigen Kapitel beschriebenen Prozesse entstanden waren, die wachsende wirtschaftliche Macht der multinationalen Konzerne, die Notwendigkeit der Infrastrukturentwicklung nach jahrhundertelanger brutaler Ausbeutung und die Fortsetzung der industriellen Landwirtschaft, die den Ländern unter dem Imperialismus aufgezwungen wurden. Sie alle tragen zu den Gefahren bei, vor denen die tropischen Wälder rund um die Welt heute stehen und die wir in den verbleibenden Kapiteln genauer betrachten werden. Zwischen 1980 und 2000 gingen in Zentralafrika 2.275.320 Quadratkilometer, in Südostasien 2.590.620 Quadratkilometer und im Amazonas-Orinoco-Becken 8.520.310 Quadratkilometer tropischer Wälder durch Abholzung, Flächenumwandlung, Infrastrukturprojekte und die Erweiterung von Siedlungen verloren. Die Tropen verloren während dieser Zeit insgesamt 17.364.780 Quadratkilometer Waldfläche. Das ist nahezu die doppelte Fläche Europas. In Lateinamerika sowie in Süd- und Südostasien verfeuerte eine schnell wachsende Wirtschaft immer mehr fossile Brennstoffe, und zwar zusätzlich zur Industrieproduktion in Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts immer schneller gewachsen war. In Verbindung mit dem Verlust der tropischen Wälder führte dies im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem Anstieg der CO2-Emissionen und zu einer Zunahme der globalen Oberflächentemperatur um 0,6 Grad. Durch Lebensraumzerstörung und Klimawandel litt die große biologische Vielfalt der Tropen, was sich dramatisch auf die gesamte globale Artenzahl auswirkte. Zwischen 1950 und 1987 starben in den Tropen nach Schätzungen bis zu 50.000 Pflanzen, Vogel, Säugetier, Reptilien, Amphibien und Insektenarten aus. Wegen Unterschieden in Kolonialgeschichte, Umwelt, demografischer Entwicklung und Kultur, aber auch wegen politischer und wirtschaftlicher Strukturen und Entscheidungen entwickelten sich im 20. Jahrhundert für den Naturschutz in jeder tropischen Region und jedem Staat eigene, einzigartige Herausforderungen, Prioritäten und Stärken. Selbst innerhalb der einzelnen Regionen waren gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich betroffen, als der immer härtere Zugriff des Kapitalismus auf die Tropen eine immer krassere Ungleichheit nach sich zog. Ein Beispiel ist die Entstehung der Favelas in vielen Städten Brasiliens. Dazu kam es, als die Landbevölkerung in den 1970er Jahren zunehmend in die wachsenden, industrialisierten Ballungsräume zog. Die Einwohner dieser Elendsiedlungen sind in ihrer Mehrzahl die Nachkommen versklavter Afrikaner. Damit wird deutlich, dass die weiter bestehenden Wohlstandsunterschiede und die Diskriminierung bis in die Kolonialzeit und zum rassistisch untermauerten Sklavenhandel zurückreichen.